sie doch mal. Sie war das Mädchen mit den größten Pupillen, die ich je gesehen habe. Und es war 1996, der Sommer der Liebe. Und wir fuhren Richtung Süden. Vielleicht hat es mich etwas kitschig, aber so steht es halt im Skript. Und wir auch immer, in Marokko, da wollten wir dann Werner und Bernd treffen. Doch dazu ist es nie gekommen. Sie hat dort eine Universität für einen frisch promovierten Professor getroffen. Gottfried Klamm. Und dort ist sie dann auch geblieben. Und ich hab sie nie wieder gesehen. Und nimmer. Beruhigen Sie sich doch. Doch. Wenn Sie nicht mehr können, Sie müssen nicht weiter. Wollen Sie da trinken? Oh, wie schrecklich. Muss ich nicht sagen. Und das ist bloß aus ihr geworden. Also, warum lebe ich eigentlich? So würde ich das ja nicht sagen. Andersrum. Aber das Leben ist doch auch schön.